das habt ihr euch wirklich verdient. So, dann komme ich mal mit viel Gebrumm um meinen gepimpten Resolute Desk herum und drück dir diese Urkunde in die Hand und du bist sicher schon gespannt, denn draußen kriegst du noch ein Geschenk, wer hätte das gedenkt? Eine Tüte Gummibärchen, alles Klärchen?